Ich freue mich, Sie hier bei uns im Kulturhaus Rhomnokehr zu begrüßen. Vielleicht sage ich zunächst etwas zu unserem Haus. Rhomnokehr, unser Kulturhaus, haben wir 2006 erworben und seitdem sind wir im Umbau. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr fertig sein werden. Sie wird hier den Sitz auch der Ausstellung Typisch Zigeuner haben. Es wird zum einen die Klischees zum Zigeuner aufgezeigt, in Wissenschaft, in Literatur, Politik, in den gesetzlichen Verordnungen, bis hin zu Film, Fernsehen, Medien. Und auf der anderen Seite die Lebensrealität der Sinti und Roma. Es ist in dem letzten halben Jahr bundesweit eine Befragungsaktion durchgeführt worden, in dem bis zum jetzigen Stand jeder 300. Sinti und Roma in Deutschland befragt wurde, ausführlich, sodass wir dann auch tatsächlich ein Spiegelbild zur Lebensrealität hier präsentieren können. Ja, ich freue mich, hier insbesondere auch Kooperationspartner mit Ihnen gemeinsam diese Lesung heute zu organisieren und zu veranstalten, denn in dieser Form waren wir noch nicht zusammen. Ich begrüße deshalb insbesondere die Frau Kotschow vom Büro, das Integrationsbüro hier in Mannheim. Ich habe das Gesicht noch nicht gesehen. Ah, jetzt da hinten, wunderbar. Ja, jetzt prägt sich dann auch ein Gruß an Herrn Preisler auf. Richtig aus. Der Herr Gebhardt vom Bermuda-Fund zeichnet unsere Sachen auf, wunderbar. Freut mich, dass Sie da sind. Herr Erdwünsch von den Unmündigen ist bei uns, ein Kooperationspartner, und von der IAF der Herr Rast. Besonders freue ich mich natürlich auf unsere Referentin, auf unsere Autorin, liebe Manuela Witz. Ich freue mich wirklich, dass du gekommen bist, den weiten Weg, und dass du so aktiv mit uns gemeinsam an dem Thema Antirassismus arbeitest. Und dass du es hier auf eine sehr persönliche Art auch zeigst, indem du so ein Stück weit deine Biografie auch nutzt, um das Thema zu transportieren, ist für mich eine große Hochachtung, die ich zum Ausdruck bringen möchte, weil ich das persönlich auch kenne. Wir reden nicht über etwas, sondern wir sind im Grunde genommen immer Teil von dem, über das wir reden. Ich freue mich auch, dass du da bist, Dina Bach. Wir haben uns nämlich zusammen getroffen auf einer Tagung vor kurzem in Berlin. Vor kurzem ist gar nicht so lange her, das ist schon ein paar Monate her, genau. Es gab eine Tagung zum Rassismus, vor allen Dingen aus dem universitären Bereich in Berlin. Und da war ich ziemlich beeindruckt, gerade von der Geschichte der schwarzen Deutschen, die ich so in dieser Hinsicht nicht gesehen habe. Und besonders berührt hat mich die Geschichte, die Manuela Witz und, wie heißt sie doch gleich? Sharon O'Toole, genau, richtig. Die Home Story organisiert, geschrieben, als Drehbuchautorin wart ihr da auch beteiligt und ich habe es komplett neu aufgeführt in Berlin. Es hat mich wirklich bewegt, wie die Geschichte zur Geschichte wird, also erst dadurch lebendig wird. Denn es ist eure eigene Geschichte. Home Story Deutschland ist faszinierend, ist begeisternd und erschreckend zugleich, finde ich. Und ich freue mich, dass wir daran arbeiten, im nächsten Jahr Home Story Deutschland auch hier zu uns ins Kulturhaus Rhomnokehr zu holen. Und wer sich dafür interessiert, hinten liegen entsprechende Flyer aus. Jetzt vielleicht noch etwas kurz zum Haus selber. Das Haus war früher mal eine Weinkellerei und hat auch eine interessante Geschichte, die hinten auch auf einem Plakat ausgestellt wird. Eins war uns immer wichtig und auch thematisch sind wir hier verbunden mit der Kultur. Wir haben nämlich eine direkte Standleitung, eine kulturelle Standleitung, die unter Denkmalschutz steht, nämlich eine unterirdische Weinleitung. Die geht quer durch die vierspurige Straße in den Hafen und hier wurde also Wein veredelt und auch wieder Wein hinausgepumpt und sozusagen in die ganze Welt ist die Kultur geflossen und von der Welt hier auch nach Mannheim. Ich freue mich insofern, dass wir ein gemeinsames Thema haben, das Thema Antirassismus. Und ich freue mich jetzt zunächst auf die Worte von Herrn Erntwitsch von der IAF. Nein, von den Unmündigen. Auch nicht. Doch, ja, ne? Ja. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Lucien Elton vom Verein Die Unmündigen, eine Migrantenorganisation in Mannheim. Und ich möchte gar nicht viel sagen, nur Sie herzlich auch im Namen des Organisationsteams, von dessen Teil auch die Unmündigen sind, auch begrüßen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und uns allen eine schöne und angenehme Lösung, vielleicht auch eine Lösung, eine angenehme Lesung und ich hoffe, dass wir angeregt und inspiriert alle heute Abend nach Hause gehen. So, herzlichen Dank. Schönen guten Abend. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen des IAF Mannheim. Mein Name ist Kai Rast. Auch wir sind Teil des Organisationsteams und freuen uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind heute Abend. Der IAF Mannheim, ich darf vielleicht zwei Worte dazu sagen. Wir sind die Regionalgruppe eines bundesweit organisierten Verbandes und unser Verband arbeitet an der Schnittstelle zwischen Bildungspolitik, Familienpolitik und Migrationspolitik. Wir hier in Mannheim hatten in den letzten Monaten Aktionen zu einerseits Zweisprachigkeit, vor allem in der Erziehung, in der Familie. Und wir hatten einen Workshop mit interkulturellen Handpuppen und versuchen so auf diese Art und Weise unseren Teil dazu beizutragen, zu der Diskussion, die wir heute haben. Auch ich wünsche uns eine anregende Lesung und eine gute Diskussion anschließend und ich darf übergeben an die Tina Bach. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen und ich bin dann die letzte Person, die Sie sehen, vor der Manuela Riff, okay? Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und ich danke sehr dem Haus hier, dem Egon Schweiger und dem Daniel Strauß und der Sabrina, mit denen ich gemeinsam das organisiert habe und den Kooperationspartnern. Falls Sie mehr erfahren möchten über die Unmündigen oder über die Arbeit der IAF Mannheim, vorne beim Büchertisch gibt es da auch noch Informationsmaterial. Gut. Mannheim ist jetzt die fünfte Station von der Lesetour, die ich gemeinsam mit Manuela jetzt gemacht habe. Wir waren in Heidelberg letzte Woche, dann in Frankfurt und Kassel und in Reutlingen, meinem Herkunftsort gestern. War auch nochmal so ein besonderer Bezug für mich, war sehr spannend. Und ich freue mich sehr, ich lebe jetzt in Mannheim und ich freue mich deshalb auch, dass wir hier sein können. Gut, zur Autorin selber möchte ich sagen, dass Manuela Ritz seit fast 10 Jahren als Trainerin arbeitet, gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und gegen Adultismus. Adultismus werden die meisten, wahrscheinlich alle, von Ihnen noch nicht kennen. Adultismus bezieht sich auf die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen. Und was es damit auf sich hat, wird Manuela wahrscheinlich später noch ein bisschen was dazu sagen. Das Buch zu lesen gibt es im Anschluss vorne zu kaufen und Sie können es auch signieren lassen von Manuela und ihr gebe ich jetzt die Bühne frei. Danke. Die Farbe meiner Haut. Vorwort schwarz auf weiß. Oder die Sache mit dem Melanin. Oberflächlich betrachtet ist die Tatsache, dass meine Haut etwas mehr Melanin besitzt als die der meisten Menschen in meiner Umgebung, wohl kaum Abend, geschweige denn buchfüllend. Doch manchmal dienen Oberflächlichkeiten allein dem Zweck, ungeahnte Tiefen zu verbergen. Und so wird die oberflächliche Oberfläche der Haut immer wieder allzu schnell zur Projektionsfläche. In diesen Breitengraden, besonders dann, wenn diese Haut nicht weiß ist. In den Herbsttagen des Jahres 2008 wird das Phänomen auf die Spitze getrieben. Vermutlich um die 100 Mal höre und lese ich, wenn, dann wird Barack Obama der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten Amerikas. Und nach dem Wahlsieg des Mannes am 4. November 2008 dringt es mindestens weitere 50 Male in meine Ohren, in meinen Kopf und in mein Herz. Barack Obama ist der erste schwarze Präsident im Weißen Haus. Seltsames Wortspiel, das mich fragen lässt, was weiße Moderatoren, Nachrichtensprecher, Hobby- oder Vollzeitpolitiker wohl denken, wenn sie Obamas Hautfarbe nahezu zwanghaft erwähnen. Hautfarbe als Projektionsfläche. Meine Augen wurden groß, als mir das Fernsehen eine Vielzahl weiße, zumeist junge US-Amerikaner ins Haus flimmerte, die mit Tränen in den Augen Obamas Sieg herbeibankten und selbigen schließlich ausgelassen feierten. Für wenige Tage gingen mir zwei Fragen durch den Kopf. In welcher Zeit, in welch einer Welt leben wir? Ist Rassismus tatsächlich passé, durch den politischen Sieg eines einzigen Mannes beseitigt? Ein junger afrikanisch-amerikanischer Mann scheint es zu glauben. Mit tränenschimmernden Augen sagt er vor laufender Kamera, wir sind die Generation, die Rassismus überwinden wird. Und auch hier in Deutschland paarte sich Begeisterung mit Überschwänglichkeit in jenen Tagen im November 2008. In den Stunden nach der Wahl in Amerika, also so wie manche das Land nennen und damit so tun, als repräsentiere diese Staatenvereinigung den gesamten Kontinent, erreichten mich zahlreiche SMS und E-Mails von Freunden und Bekannten. Zeilen wie, say it loud, we are black and proud. Zeilen wie, ein Wunder. Ich ergänze, ein wunderbarer Bruder. Zeilen wie, wir haben gewonnen. Yes, we can. Wir sind Präsident. Ich antworte augenzwinkernd, ja klar, natürlich auch First Lady. Zeilen, lustige Zeilen wie, der schwarze Comedian Chris Williams wurde in einem Interview gefragt, wer wohl die Präsidentschaftswahl gewinne. Obama macht das Rennen, sagte er, worauf der Journalist fragte, wieso Williams sich da so sicher sei. Seine Antwort, sind Sie je mit einem Kenianer um die Wette gerannt und haben gewonnen? Anrührende Zeilen wie, Rosa Parks verließ ihren Platz nicht, sodass Martin Luther King marschieren konnte. Martin Luther King marschierte, sodass Barack Obama ins Rennen gehen konnte. Barack Obama machte das Rennen, sodass unsere Kinder in der Lage sein werden, zu fliegen. Zeilen, die Schmerz, Wut und Hoffnung auf Erleichterung ausdrücken wie Whiteness is dead. Und als ich frage, was damit gemeint ist, antwortet mir der Absender jener SMS, ich meine die weiße Unterdrückung, Dominanz, Selbstverständlichkeit, die ganze Soße eben. Hautfarbe als Projektionsfläche. Dieses Buch nun mag zu einer Leinwand werden, auf die mancherlei Gedanken, Ideen und Fantasien derer, die es lesen, projiziert werden. Doch dessen ungeachtet ist dies kein Buch über die Farbe meiner Haut, über Pigmente oder Melanin. Dies ist ein Buch über mein Leben, das sicher in manchen Aspekten exemplarisch auch das Leben anderer schwarzer Menschen in Deutschland beschreiben mag. Dies ist ein Buch über meine, über unsere Lebensrealität. Dies ist im herkömmlichen Sinne keine Biografie, sondern ein Buch über mein Arbeits-, Lebens- und Leidensthema. Es ist der Versuch, die unbewussten und bewussten Wege nachzuzeichnen, die mich direkt oder indirekt zum Beruf der Antirassismus-Trainerin trugen, zogen, schoben und drängten. Und so spiegeln diese Aufzeichnungen Momentaufnahmen einer einstmals ostdeutschen und dann wieder vereinten bundesdeutschen Realität. Ich habe mich ganz bewusst für Schwarz-Weiß-Aufnahmen entschieden, wohlwissend, dass die Welt, dass das Leben jenseits von Grautönen eine Vielzahl von Farben aufweist. Doch dies ist ein Buch über Rassismus. Das Buch ist geschrieben im Auftrag des Herder Verlages. Ich komme aus Mügeln, da bin ich aufgewachsen. Vielleicht erinnern sich an die Schlagzeilen, die, glaube ich, vor 2 Jahren nicht nur die nationale, sondern auch die internationale Presse bewegt haben, weil in Mügeln nach einem Stadtfest Inder über den Marktplatz gejagt wurden. Es war so, dass ich immer, wenn solche Sachen in Deutschland passieren, ziemlich augenrollend dann Radiomeldungen höre, weil ich mich immer frage, wer fühlt sich dann eigentlich immer gerade berufen, über Rassismus zu reden. Das klingt manchmal so hölzern, dass ich denke, einfach bitte nichts sagen. Und ich glaube, der Bezug zum Herkunftsort war derjenige, wo ich dann endlich mal meinen Mund aufgemacht habe. Und so kam es, dass Zeitungsinterviews veröffentlicht wurden. Und so kam es, dass der Herder Verlag auf mich aufmerksam geworden ist. Und so kam es, dass die sich gedacht haben, wieso um alles in der Welt wird eine schwarze Frau Antirassismus-Trainerin? Also ich finde das nicht komisch, ich finde das sogar ziemlich naheliegend. Aber Herder hat gedacht, da sind bestimmt interessante Geschichten im Hintergrund, die man im Format einer Biografie verwursten kann. Und die Prämisse, die ich hatte, war tatsächlich eine Biografie zu schreiben, aber es muss sich alles um Rassismus drehen. Und dann habe ich gedacht, also vielleicht kriege ich da eine Broschüre zusammen, aber es wird nie ein Buch. Jetzt ist es doch eins geworden, und zwar teilt sich das in drei größere Abschnitte. In dem ersten Abschnitt, der überschrieben ist mit Lebenswege, Wege ins und im Leben, geht es tatsächlich um Kindheitserinnerungen, um Erinnerungen meiner Jugend, um sogar Erinnerungen, die noch früher liegen als meine eigentliche Kindheit. Was damit gemeint ist, erfahren Sie gleich. Die versuchen nachzuzeichnen, wie das ist, wenn man als einziges schwarzes Kind in einer weißen Gesellschaft aufwächst. Und dann gibt es einen zweiten größeren Block, der ist überschrieben mit bundesdeutscher Alltagsrassismus, erlebend, überlebend und bekämpfend. Da geht es auch immer noch um Rassismus, das ist auch immer noch biografisch angebunden, aber hat schon mehr so den analytischen Blick auf das, was wir hier in diesem Land miteinander teilen, die meisten Leute zumindest, die hier im Raum sind. Und dann gibt es noch so ein Anhängsel hinten dran geklatscht, das heißt, und dann schreibt sie ja auch noch. Und da habe ich versucht nachzuzeichnen, wie das ist, wenn man als schwarze Person versucht, gegen den weißen Mainstream anzuschreiben, als Drehbuchautorin oder als Theaterautorin. Ich habe mich für heute also entschieden, mehr zu lesen als das Inhaltsverzeichnis und den Klappentext. Und ich würde gerne beginnen mit zwei Kapiteln, die Ihnen vielleicht vermitteln, was ich meine mit meine frühesten Erinnerungen sind noch weiter zurück als meine Kindheit. Und es ist auch eine Gelegenheit, dass Sie ein bisschen mehr von mir und meiner Biografie erfahren, bevor ich später mehr auf den Aspekt kommen will, was ist eigentlich Rassismus und worüber reden wir jeden den ganzen Abend. Die beiden Kapitel, die sehr nah an meiner Biografie sind, lese ich gleich direkt hintereinander weg. Prolog oder vorgeburtliche Empfindungserinnerungen. Ich werde getragen, leben im Schwebezustand, genährt werden, wachsen, aus dem, was da ist, einen menschlichen Körper werden lassen. Noch kann ich nicht sehen, doch höre und spüre ich umso deutlicher. Den Herzschlag des Körpers, der mich trägt, das peitschende Zirkulieren seines Blutes, klar und laut. Manchmal zu laut. Gedämpft wie durch eine Wand höre ich Kinderstimmen. Mama, sagen sie. Mama! Immer und immer wieder. Ich höre die Stimme eines Mannes, der lakonisch sagt, was soll's, auf einen Esser mehr oder weniger kommt es auch nicht an. Ich spüre das Schweigen eines zweiten Mannes, Schweigen, bis er fragt, bist du dir sicher? Ich höre die verständnislose Stimme eines Arztes. Warum wollen Sie unter wen bis nach Meißen fahren, um dort zu entbinden, wo Sie doch ein Krankenhaus geradezu vor der Tür haben? Ich spüre die Tränen des Menschen, den andere Mama nennen. Als salzige Nahrung rinnen sie in meine Seele. Ich schmecke Verzweiflung, Angst und Wut. Das Gefühl von Ausweglosigkeit. Ich spüre Scham und den bitteren Vorgeschmack einer lebenslangen Lüge. Dass Schweben so schwer sein kann. Ich werde getragen, ertragen, bis das die Geburt uns scheidet. Rückblickend werde ich sagen, wir müssen stark gewesen sein, Sie und ich. Sie, weil sie mich trotz aller Widrigkeiten nicht abtrieb, und ich, weil ich in einer solch unwirklichen Umgebung wuchs, gedieh und lebte, überlebte. Offenbar hatte sich das Leben für mich entschieden und ich mich für das Leben. Als ich an einem Sommerdonnerstag im Jahre 1969 geboren wurde, kamen mit mir viele Geschichten in diese Welt. Die meisten würden neu geschrieben werden, andere, schon begonnene, würden umgeschrieben werden müssen. Mit dem Beginn meines Lebens wurden die Weichen gestellt, die dem Leben von vier Menschen eine neue Richtung gaben, drastisch und unwiderruflich. Das Leben der Frau, die andere Mama nennen, und das ihres Mannes, würde sich selbst Lügen strafen. Das Leben des Mannes, der mich gezeugt hat, würde mit Bitterkeit gefüllt werden, bis er sich entscheiden wird, das Geschehene zu verdrängen. Und das Leben der Frau, die ich Mama nenne, würde einen neuen Sinn bekommen. Und mein Leben begann. Und jetzt wird das Geheimnis gelüftet, wieso das Buch so einen komischen Titel hat. Der Verlag hat sich entschieden, die Überschrift des zweiten oder dritten Kapitels zu verwenden. Am Anfang war die Farbe meiner Haut. Ich werde verschwommen in entsetzte Gesichter gesehen haben, sage ich. Die Hebamme, der Arzt, das Gesicht der Frau, die mich soeben in diese Welt gepresst hat. Dass sie so dunkel ist. Diese geflüsterten Worte werde ich gehört haben, ohne ihren Inhalt, die Botschaft oder Vielschichtigkeit verstanden zu haben. Ein paar Tage werde ich regelmäßig zu der Frau gebracht worden sein. Der Schrecken auf ihrem Gesicht und in den Gesichtern der Krankenschwestern wird einem Ausdruck trivialer Verzückung gewichen sein. Ach, wie süß, ach, so richtig zum Anbeißen werden die Worte gewesen sein, die mich in mein Leben begleitet haben. Die Frau schaut sorgen und liebevoll, traurig und schuldbeladen auf mich herab, während sie mich stillt. Ein Mann wird das Krankenhaus betreten haben, in der vorfreudigen Erwartung, sein viertes Kind willkommen zu heißen. Ein Arzt nimmt ihn beiseite, um ihn in einem mitfühlenden Gespräch von Mann zu Mann die schonungslose Wahrheit zu sagen. Das kann unmöglich ihr Kind sein. Der Mann wird sich trotzdem trotz des Schockes mit mir, der bitteren Wahrheit, konfrontieren wollen. Und so tritt er vor mich hin. Ich werde in ein kaltes und enttäuschtes Gesicht gesehen haben. Wut und Verbitterung sprechen aus diesen Augen und der Entschluss, zurückzuschlagen. Dann plötzlich werden meine Besuche bei der Frau, die mich gestillt hat, ausgeblieben sein. Während die Babys um mich herum weiter zu ihren Müttern gebracht und mit Liebe, Zärtlichkeit und Geborgenheit verwöhnt werden, bleibe ich zurück. Die warme Brust wird gegen den Gummistopfen auf einer Glasflasche ausgetauscht, die sorgenvolle Hoffnung der Frau gegen die Routine des Krankenhauspersonals. Wenig später werde ich vor der Tür des Zimmers, in dem ich verwahrt werde, die aufgebrachten Worte des zweiten Mannes gehört haben. Ich will mein Kind sehen, wird die Stimme gesagt haben. Ihr habt nicht das Recht, mir meine Tochter vorzuenthalten, wird sie lauter und bestimmter ertönt sein, um schließlich verzweifelt zu schreien, fasst mich nicht an, lasst mich zu ihr. Schreie und Rufe, von denen ich nicht gewusst haben werde, ob sie mich ängstigen oder trösten sollen. Worte der Wut und eines Unrechtsempfindens, die sich als unbewusste Erinnerung in meine Seele einbrennen und mich auf ewig an diese Stimme, an diesen Mann binden werden. Schreie und Rufe, die leiser und leiser werden, noch einmal vor dem Fenster aufflammen, um schließlich für Jahrzehnte zu verstummen. Irgendwie ist es kein Wunder. Die Stimme einer Freundin, die Zeugin meiner Erinnerungsreise war, holt mich in die Gegenwart zurück. Irgendwie ist es kein Wunder, sagt sie, dass dich das Thema Rassismus so sehr beschäftigt und nie loslässt. Deine Biografie ist durchwoben davon. Schon der erste Akt, dein erster Auftritt in deinem eigenen Leben war geprägt von Rassismus. Denn hätte deine Mutter ihren Mann nicht mit einem Afrikaner, sondern mit einem Weißen betrogen, wärst du auch weiß gewesen. Du hättest durchgehen können. Ja, soweit die Erklärung einer Freundin dafür, dass ich jetzt so einen komischen Beruf habe. Kann man so sehen, finde ich, muss man aber nicht, dass die ganz, ganz frühen Erfahrungen dafür verantwortlich sind. Jetzt wissen Sie so ein bisschen, wie der Start in meinem Leben war. Und ich würde ganz gerne die Bühne der Kindheit und der Teenagerzeit, was sich hier irgendwie alles sonst noch abspielt in dem Buch, hinter mich lassen. Ich bin mittlerweile selbst Mutter von zwei Kindern und in dem Kontext manchmal sehr überrascht, wie wenig sich verändert hat. Also wie die Geschichten, die meine Kinder mir erzählen, Erfahrungen aus der Schule, aus dem Kindergarten, doch meinen eigenen ähneln, wo ich manchmal das Gefühl habe, das ist so und täglich grüßt das Murmeltier, 30 Jahre später. Es gibt eine Geschichte in dem Buch, wo ich versuche nachzuzeichnen, wie man seine Kinder, wenn sie selber Rassismuserfahrung machen in diesem Land, empowern kann, wie das so aussehen kann. Das Kapitel heißt Rassismus bei Tisch oder wie sage ich es meinen Kindern? Und da gibt es viel Vorgeplänkel, damit will ich Sie jetzt gar nicht langweilen. Die Episode beginnt in einem Buchladen. Der ist ein paar Straßen von uns entfernt, wo wir in Berlin wohnen. Und da fängt das, was ich Ihnen jetzt mitteilen möchte, an. Der Laden erinnert mich an jene kleine Buchhandlung, die es in der Stadt gab, in der ich aufwuchs. Ein wohlig vertrautes Gefühl. In Gedenken an meine eigene Kinderzeit gehe ich zu Lukas und Simbi, also so heißen die beiden, mit denen ich zusammen nähe, gehe ich zu Lukas und Simbi hinüber, die sich in der Zwischenzeit vor den Kinderbüchern postiert haben. Gelangweilte Fassungslosigkeit, als ich das Buch von den 10 kleinen Negerlein entdecke. Ich gehe zu dem Besitzer des Ladens, ein älterer, gemütlicher, etwas kauzig anmutender Mann hinüber und frage ihn verständnislos, Sie haben das Buch von den 10 kleinen Negerlein in Ihrem Bücherregal stehen? Das wiederum erregt sein Unverständnis. Ja, warum nicht? Fragt er achselzuckend. Naja, ich bin überrascht, weil ich dachte, dass dieser rassistische Müll gar nicht mehr verlegt wird. Rassistisch? Das Wort kriecht aus dem Mund des Mannes, als formuliere er es zum allerersten Mal in seinem langen Leben. Das ist doch nur eine nette kleine Kindergeschichte, fügt er hinzu. Und dann folgt, was meist in derartigen Auseinandersetzungen folgt. Beschwichtigung, gewürzt mit einem Hauch unterstellter Humorlosigkeit, Empfindlichkeit und Korinthenzählerei. Das sehen Sie viel zu eng. Es ist ein Kinderbuch wie jedes andere auch. Eine Geschichte, mit deren Hilfe Kinder das Zählen lernen. Kinder lernen das Zählen, also das Rückwärtszählen wohlgemerkt, an der systematischen Selektion und Ausradierung von Kindern. Das ist einigermaßen absurd. Hier paart sich Rassismus mit Adultismus. Alle noch klar, was Adultismus ist? Tina hat es vorhin erklärt. Die Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen durch uns Erwachsene. Also, hier paart sich Rassismus mit Adultismus, denke ich, und verlasse gemeinsam mit meinen Kindern in den Worten, naja, für sie vielleicht, für mich nicht, den Laden. Die beiden starren mich an und Lukas fragt mich, was ich mit dem Mann geredet habe. Ich erkläre ihm, dass ich mich darüber beschwert habe, dass der Mann ein blödes Buch verkaufen will und greife das Thema beim Abendessen noch einmal auf. Wollt ihr wissen, warum ich mich heute über das Buch und den Verkäufer aufgeregt habe? Beide nicken und kauen an ihren Abendbroten. Es gibt Menschen, die Menschen wie uns, also solche, deren Väter, Mütter, Omas oder Opas aus Afrika kommen, Neger nennen. Habt ihr das Wort schon mal gehört? Hat euch so schon mal jemand genannt? Simbi schüttelt den Kopf. Lukas denkt eine Weile nach und verneint die Frage dann vage. Er könne sich nicht mehr so genau erinnern, sagt er, und ich mutmaße, er will vielleicht erst wissen, was es mit dem Wort auf sich hat, bevor er sich eventuell erinnert. Wie war das vorhin mit der Musik? Neger ist ein wirklich böses Wort, fahre ich fort. Menschen, die uns so nennen, haben entweder keine Ahnung, was sie damit ausdrücken, oder sie wollen absichtlich gemein zu uns sein. Warum, höre ich die Stimme meines Sohnes und spüre Entrüstung in der Frage mitschwingen. Naja, es gibt Leute, die glauben, dass schwarze Menschen nicht so schlau sind wie sie, nicht so gut sind wie sie, blöd und doof sind. Und in dem Buch wird genau das ausgedrückt. Die schwarzen Kinder, von denen die Geschichte handelt, sterben alle, weil sie zu blöd sind zu leben. Stille am Tisch. Simbi geht auf Tauchkurs und nagt an ihrer Stulle. Lukas starrt vor sich hin, als würde er das, was er gerade gehört hat, erst einmal in eine für ihn verständliche Sprache übersetzen müssen. Dann pumpt sich mein Sohn auf, als rüste er sich für einen Kampf. Was? Oh, aber das stimmt doch gar nicht. Wenn ich die erwische, den zeige ich, dass ich genauso gut und mindestens noch schlauer bin als die. Seine Worte, die Inbrunst, die in ihnen liegt, und sein unfehlbares Gespür für Ungerechtigkeiten berühren mich zutiefst und ermutigen mich weiterzusprechen. Ich wurde als Kind oft so genannt. Und obwohl ich nicht wusste, was das Wort bedeutet, habe ich gemerkt, dass es kein schönes Wort ist. Wie die Leute es sagten, machte mir klar, dass damit etwas Gemeines gemeint war. Und so erzähle ich den beiden jene Geschichte von den Kindern, die jeden Tag nach der Schule auf mich lauerten, um immer, wenn ich an ihnen vorübergehen musste, zu rufen, Neger, Feger. Sie waren jünger als ich, hatten aber eine solche Macht über mich. Sie konnten veranlassen, dass ich Angst vor dem Weg nach Hause hatte. Sie konnten Gefühle in mir erzeugen, die ich nicht haben wollte. Ich schaue meine Kinder an. In Simbis Augen schimmern Tränen. Aber ich würde euch die Geschichte natürlich nicht erzählen, wenn sie kein Happy End hätte, fahre ich fort. Es war mir sehr peinlich, diesen Kindern zu begegnen. Ich glaube sogar, ich habe Angst vor ihnen gehabt. Ich nahm einen anderen Weg nach Hause, aber es dauerte nicht lange. Da lauerten sie mir auch dort auf. Irgendwann habe ich mich gefragt, was das eigentlich heißen soll. Neger, Feger. Es reimt sich zwar, aber es macht überhaupt keinen Sinn, oder? Lukas nickt. Simbi schaut starr auf ihren Teller. Naja, und dann ist mir was echt Tolles eingefallen. Und was bestürmt mich mein Sohn in der spitzbübischen Vorfreude auf den ultimativen Coup? Ich bin an den Kindern vorbeigegangen, habe mich ganz groß gemacht, den Kopf gehoben und zurückgerufen, Weißer Scheißer! Ein Moment der Stille am Abendbrottisch. Dann plötzlich bricht das Lachen aus uns dreien heraus. Die zurückgehaltenen Tränen lösen sich endlich aus den Augen meiner Tochter, während sie aus tiefstem Herzen lacht. Ihr hättet sehen sollen, wie blöd die geguckt haben, sage ich prustend. Naja, und dann haben sie mich in Ruhe gelassen. Rückblickend habe ich das Gefühl, wir hätten ewig da gesessen und gelacht. Vielleicht waren es auch nur ein paar Sekunden, doch in denen steckte die Anspannung von Jahren. Plötzlich beginnen Lukas und Simbi den Ausruf Weißer Scheißer wie einen Befreiungs- oder Schlachtruf zu skandieren. Mein Blick fällt aufs offene Küchenfenster und mit einem Psst versuche ich, meine Kinder zu beruhigen. Hört zu, ihr beiden, sage ich. Es ist ein echt tolles Gefühl, wenn einem so etwas einfällt, wenn man beleidigt wird. Ich schenke euch meinen Satz und wünsche euch noch ganz viele eigene dazu. Aber eines ist wichtig. Ihr dürft so etwas nur sagen, wenn jemand vorher gemein zu euch war. Simbi und Lukas schauen mich mit offenen Mündern und mit noch offeneren Augen an, einen Augenblick lang. Dann husten sie wieder los, springen vom Tisch auf und ziehen den Befreiungsruf johlend durch die Wohnung. Und so wiederhole ich, als ich sie später zu Bett bringe, noch einmal, nur wenn ihr zuvor beleidigt worden seid. So oder so ähnlich kann Empowerment zu Hause am Küchentisch aussehen. Das war in der Tat das erste Mal, dass ich mit meinen Kindern über so ein Thema gesprochen habe. Und es war wirklich eine wahnsinnige Energie bei uns in der Küche. Wahrscheinlich hätten man alle Küchengeräte über diese Energie betreiben können. Es ist ja schon angeklungen vorhin, als Tina mich vorgestellt hat, ich bin auch Trainerin. Ich bin Trainerin gegen Rassismus und Adultismus, aber auch für Empowerment. Das heißt, das, was ich jetzt gerade vorgetragen habe, mache ich im größeren Stil nicht am Küchentisch, sondern in irgendwelchen Workshop-Räumen. Ich bin Trainerin gegen Rassismus und Adultismus, aber auch für Empowerment. Das heißt, das, was ich jetzt gerade vorgetragen habe, mache ich im größeren Stil nicht am Küchentisch, sondern in irgendwelchen Workshop-Räumen. Und ich dachte mir, da wir ja bei den Sinti und Romas zu Gast sind und wie Daniel vorhin schon sagte, die Rassismuserfahrungen sehr, sehr ähnlich sind, ist es vielleicht ein geeigneter Moment, was zum Thema Empowerment zu sagen. Weil es mit dem Begriff so eine komische Sache ist, der wird benutzt, ziemlich inflationär, wie ich finde, in letzter Zeit. Die meisten Leute wissen nicht so genau, worum es geht, wenn man den Begriff ausspricht. Ich habe sogar eine Kollegin, die sich Empowerment-Trainerin nennt und auch nicht so richtig, sie hat mal gedacht, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das mit ein oder zwei Sätzen schreiben soll. Und deswegen versuche ich mal hier dieses Mikro aus. Jetzt wird es nämlich interaktiv. Es wird Empowerment. Okay. Also, zu der Frage, was genau Empowerment ist, ist eigentlich, glaube ich, ziemlich einfach zu beschreiben. Die Ausgangssituation, wenn man den Eindruck hat, man müsse sich empowern, ist ungefähr so. Die Ausgangssituation ist ungefähr so. Das heißt, es geht, glaube ich, nicht so sehr um die Schwäche, was den Muskeltonus betrifft, sondern um das, was Rassismus manchmal im Kopf, im Herz, in der Seele mit Menschen macht, nämlich schwächt, Energie abzieht und solche Geschichten. Und wenn man hier ist, wenn man sich so fühlt und gerne das Ergebnis haben möchte, was hier hinten ist, dann kann man ein bisschen davon machen und ein bisschen ummachen und dann ist man, wenn man richtig, richtig gut gearbeitet hat, halt bei dem Punkt. Um jetzt von dieser Bildsprache wegzukommen, wieder zur gesprochenen Sprache, ist es eigentlich ziemlich einfach zu erklären. Empowerment heißt Ermächtigung. So, und das ist auch der Titel des nächsten Kapitels, aus dem ich ihn gleich wieder weiter vorlese. Das heißt, Empowerment heißt Ermächtigung, ein bisschen Theorie für die Praxis. Und dann wird auf vielen langen, mehr oder weniger interessanten Seiten beschrieben, was eigentlich Rassismus so ziemlich genau ist. Damit will ich Sie jetzt nicht langweilen, sondern ich versuche das im Zeitraffer und mithilfe dieser Leinwand Ihnen zu vermitteln, damit wir überhaupt wissen, aha, wenn man sich empowern will, gibt es vorher Rassismus und wie eigentlich kommt der zustande. Ich finde, dass man mit Definitionen nicht sehr weit kommt. Also wenn man zwischenmenschliche Interaktion, und das ist nun mal, was Rassismus ist, versucht in eine Definition zu pressen, geht das meistens daneben, es fällt immer irgendwas hinten runter, weil die Emotionen und das, was wirklich abgeht zwischen Menschen, eine Definition niemals beschreiben kann. Deswegen versuche ich Rassismus immer anhand einer Struktur zu beschreiben. Sie sehen schon, ich bin Teamerin und jetzt total in meinem Element. Ich erkläre Ihnen jetzt, wie die Struktur von Diskriminierungsformen funktioniert, meiner Meinung nach. Das Interessante ist, dass man das auch immer ummünzen kann. Also ich glaube, dass wirklich alle Diskriminierungsformen nach dem gleichen Muster funktionieren. Das Einzige, was ausgetauscht wird, ist die Zielgruppe und vielleicht auch ein bisschen die Zuschreibung, die diese Zielgruppe abbekommt. Der Anfang, also wie alles anfängt, wenn man über Rassismus, über Diskriminierung reden will, ist leider nicht das. Also es geht leider nicht mit einem unbeschriebenen Blatt, nicht mit Tabula Rasa los, sondern mit der Festschreibung von gesellschaftlich anerkannten Normen. So. Und wenn wir über Rassismus sprechen, dann sind diese Normen hier in diesem Land weiß zu sein und deutsch zu sein. Und nicht erst seit den 30er, 40er Jahren des letzten Jahres und auch nicht erst seit dem 11. September ist es immer auch noch ziemlich geschickt, wenn man christlich geprägt ist, aber also zumindest atheistisch, aber nicht jüdisch oder muslimisch, weil mittlerweile verschränken sich so Rassismus mit religiöser Diskriminierung. So eine normierte Gruppe, das ist eigentlich was ziemlich Cooles. Wenn man zu Normen gehört, heißt das, man weiß, wie man sich bewegt, man weiß, wie man auf andere Leute zugeht, man weiß ziemlich sicher, wie andere auf einen zukommen, man kennt sich aus, man weiß, welche Fragen man stellt und wie man interagiert. Und solche normierten Gruppen haben auch den tollen Nebeneffekt, dass sie ein Wir-Gefühl schaffen. Also wir gemeinsam. Und Wir-Gefühl ist eigentlich was richtig Tolles, weil man dann irgendwie so das Gefühl von Vertrautheit, ich bin nicht alleine hat. Das Dumme ist nur, dass solche Wir-Gefühlsgruppen irgendwie sich nur wirig fühlen können, wenn sie jemanden anders haben, von dem sie sich abgrenzen können. Ich habe keine Ahnung, warum wir Menschen so ticken, aber so ist es. Und also braucht man ein paar Fremde vielleicht sogar. Das ist so ein richtig tolles Wort in dem Zusammenhang. Und die konstruiert man sich, indem man so ein paar Stereotype und Zuschreibungen draufschmeißt und dann weiß man sofort, wie die anderen ticken. Also, man guckt nicht mehr genau die Person an und fragt sich, wie man die einzelne Person beschreiben kann, sondern macht einen Sack auf, schmeißt alle Schwarzen rein, schreibt da Ausländer drauf und dann weiß man auch gleich, was sie alles können und was sie nicht können und wie die so sind und so, und dass die alle tanzen können und überhaupt. So. Komischerweise, diese Kreierung von den anderen scheint die Legitimation in sich zu bergen, dass man mit diesen anderen auch anders umgehen kann. Und scheint die Notwendigkeit in sich zu bergen, dass wenn die schon so komisch sind und nicht so richtig irgendwie zur Norm gehören und sich immer nicht integrieren wollen, dann muss man Regeln und Gesetze erfinden, die sich nie und nimmer auf den roten Posten beziehen, sondern immer auf diesen, was ist denn das hier, Ocker, auf diese ockere Gruppe. Diese Regeln und Gesetze werden nicht kreiert, damit die dann irgendwann zur Norm gehören, die werden einfach nur kreiert, dass die sich hier so verhalten, dass sie die Norm nicht dauernd stören. Und diese Regeln und Gesetze, also wenn wir zum Thema Gesetze sprechen, dann ist es im Kontext von Rassismus alles das, was so unter diesem wunderschönen Begriff Ausländergesetze kursiert. Dagegen kann ich zum Beispiel überhaupt nicht verstoßen und ich glaube, 80% der Leute, die hier sitzen, wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, das sind Gesetze, die die meisten, die in irgendeiner Form dieser Norm entsprechen, überhaupt nicht tangieren. Und bei den Regeln passiert auch was ziemlich Interessantes. Ich sagte ja vorhin schon, wenn Leute anders sind, kann man die offenbar auch anders behandeln. Man kann zum Beispiel, ohne sich vorgestellt zu haben, ohne überhaupt mal kurz über das Wetter geredet zu haben oder so, fragen, wo kommst denn du her? Und wenn man dann sagt, aus Sachsen oder aus Berlin oder aus Deutschland, was einem gerade so einfällt, dann kommt die Nachfrage, schon klar, aber ich meine eigentlich. Und dann kann man, wenn man lustig ist und hier oben zugehört, die ganze Ahnengalerie abklappern, bis die Antwort exotisch genug ist und man seiner Wege ziehen kann. Also, wir anderen provozieren offenbar, dass man mit uns anders umgehen kann, dass man auch in die Haare fassen kann und solche Geschichten. Dieses ganze Gebilde hier birgt jetzt die Gefahr, dass all das, was hier passiert auf diesen drei Stufen, verinnerlicht wird. Und ich bin der Meinung, dass Verinnerlichung der Anfang ist von Empowerment-Workshops. Das heißt, für mich geht es in Empowerment-Workshops darum, Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, mit denen gemeinsam zu gucken, wo werdet ihr hier eigentlich verortet, wie verortet ihr euch in diesem System selbst, wie würdet ihr euch gern verorten und wie kommen wir dahin, dass es euch entspricht und nicht dem, was die Norm euch so irgendwie alles überhelfen will. Verinnerlichung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist übrigens nicht nur ein Problem von denjenigen, die Diskriminierung abbekommen, sondern auch von denen, die Diskriminierung bewusst austeilen oder auch nicht bewusst austeilen, aber Repräsentanten des Diskriminierten, der diskriminierten Gruppe sind. So, ich möchte mal wieder eintreten. vorbei. Jetzt geht es weiter im Text. Und der richtet sich ganz explizit an jene Leser, steht hier, ich muss glaube ich eher Zuhörer sagen, an jene Zuhörer, die nicht in die gerade eben beschriebene Norm von weiß und oder deutsch und oder christlich geprägt passen und die wissen, glauben oder ahnen, dass sie in diesem Land mit Rassismus konfrontiert werden. So. Die anderen können trotzdem zuhören, die in die Norm passen. Vielleicht erklärt das ja manchmal, warum sie komische Reaktionen bekommen von denen, die versuchen, sich gegen Rassismus zu wehren. Und es kommt noch was über Bündnispartnerinnen, da sind sie dann ganz explizit angesprochen. Also, ganz gleich, ob sie sich im Rahmen einer Empowerment-Gruppe oder ganz individuell in diesen bzw. trotz dieser strukturellen Rahmenbedingungen ermächtigen, stärken und unantastbarer für Rassismus machen wollen, es ist unabdingbar, dass sie entgegen der erwähnten Internalisierung Folgendes verinnerlichen. Rassismus ist nicht nur das Einzelschicksal derjenigen, die es abbekommen, und auch nicht die Tollpatschigkeit oder Absichtlichkeit jener, die gewollt oder ungewollt austeilen. Natürlich spielt sich Rassismus wie jede andere Diskriminierungsform häufig auf der zwischenmenschlichen Ebene ab. Natürlich greift er immer wieder die einzelne Person an. So stellt er sich dar. Letztlich jedoch ist Rassismus ein gesellschaftliches Machtsystem, das es zu durchschauen gilt. Beginnen Sie das, was Ihnen in diesem Kontext persönlich widerfahren ist, als eine Variante dieses Unterdrückungssystems zu erkennen und zu entlarven. Mir half bei diesem Prozess der Satz, das Problem liegt nicht an oder in meiner Person, sondern im System. Darüber hinaus tun Sie sich den Gefallen und vergessen Sie Rassismusdefinitionen, die eher Ratlosigkeit schüren, anstatt das Begreifen zu erleichtern. In wissenschaftlichen Kontexten mag es notwendig sein, Begriffe und Phänomene genauestens zu definieren, doch im alltäglichen Leben ist es wenig hilfreich, nach einer rassistischen Beleidigung oder Demütigung auf der Straße, im Supermarkt, im Restaurant oder auf einer Party erst einmal nach Hause zu laufen, um in einem schlauen Buch erst einmal nachzuschlagen, ob sie wissenschaftlich begründet überhaupt das Recht haben, sich rassistisch beleidigt oder gedemütigt zu fühlen. Der kleinste gemeinsame Nenner einer möglichen Rassismusdefinition ist der, dass das, was Sie als Rassismus wahrnehmen, Rassismus ist. Verfeinerungen dieser Grobanalyse folgen erst in weiteren Schritten. Beispielsweise, indem Sie sich bewusst machen, welchen Platz Sie im Rahmen dieses Systems einnehmen oder genau gesagt, welcher Platz Ihnen zugewiesen werden soll. Mit welchen Stereotypen, Definitionen, Bildern und Zuschreibungen werden Sie konfrontiert? Treffen diese Beschreibungen wirklich Sie selbst als Person oder sind sie Projektionen, die wenig bis gar nichts mit Ihnen zu tun haben? Versuchen Sie, sich in der Beantwortung dieser Frage von verinnerlichten Fremdbildern zu befreien. Das klingt einfacher, als es ist, ich weiß, denn was verinnerlicht ist, mag so sehr Teil ihrer selbst sein, dass sie es gar nicht mehr als Fremdzuschreibung wahrnehmen. Das ist die Macht, die Rassismus und seine Verinnerlichung hat. Verinnerlichter Rassismus vermag den Kern der Persönlichkeit anzugreifen und zu deformieren. Und daher kreieren Sie Ihr Selbstbild, geben Sie sich einen Namen und ist das geschafft, kämpfen Sie dafür, dass Ihr Selbstbild und Ihre Selbstdefinition gewahrt werden. Dies kann ein erster Schritt hin zu wirkungsvollen Gegenstrategien sein, für die es leider kein Patentrezept gibt. Was Sie tun, wie Sie es tun und ob Sie überhaupt irgendetwas tun, ist abhängig von Ihrer Persönlichkeitsstruktur, von der Umgebung, in der Sie sich aufhalten, von Ihrem momentanen Energielevel und von Ihrer Tagesform. Und mit all dem ist schon ein weiterer Schritt hin zum empowerten Selbstverständnis vorgegeben. Und er lautet: Suchen Sie sich Bündnispartnerinnen. Suchen oder bilden Sie eine Gruppe außerhalb Ihrer schulischen und beruflichen Bezüge, in denen Sie sich Gleichgesinnten mitteilen können. Sprechen Sie darüber hinaus in schulischen oder beruflichen Bezügen, in denen Sie Rassismus erfahren, Menschen an, denen Sie vertrauen. Achten Sie dabei auf sich selbst. Legen Sie keinen Sehensstriptease hin, sondern schildern Sie Ihre Situation so klar Sie können. Und fragen Sie die andere Person, ob sie bereit ist, für Sie und oder mit Ihnen gemeinsam für Sie und gegen Rassismus einzustehen. Handeln Sie aus, was Sie erwarten und was konkret Ihre Bündnispartnerin oder Ihr Bündnispartner ist, bereit für Sie zu tun. Und nicht zuletzt, lassen Sie alle Gefühle, die direkt oder indirekt im Kontext von Rassismus in Ihnen sind, zu. Schätzen Sie sie sogar wert. Es ist wahr, Rassismus kann Menschen traurig, wütend, einsam, aggressiv, kalt, leichtfertig, ironisch oder zynisch machen. Doch wollen Sie so sein? Wollen Sie so leben? Wenn nicht, schauen Sie sich Ihre Gefühle an, spüren Sie sie, analysieren Sie sie und distanzieren Sie sich dann von ihnen. Machen Sie Platz für Neues. Machen Sie Platz für geeignete Gegenstrategien, die Ihnen das Gefühl vermitteln, in rassistischen Situationen Ihre Würde unantastbar zu lassen und ungebrochen aus derartigen Settings herauszukommen. Und wenn es absolut Not tut, dann habe ich hier noch eine Handlungsoption. Oh, kotzen Sie. Dies alles können Sie für sich ganz individuell oder in kleineren und größeren Empowerment-Gruppen tun. Ein Blick in die Politik, ein Ohr auf mehr oder weniger offene Debatten macht freilich unmissverständlich klar, dass auch auf gesellschaftlicher Ebene noch viel zu tun bleibt. Eine sichtbare und fruchtbare Lobbyarbeit durch Menschen mit Rassismuserfahrung ist vonnöten, solange Rassismus im Zuge des deutsch-kollektiven schlechten Gewissens nur auf Antisemitismus beschränkt wird. Solange von Integration gesprochen wird, jedoch Anpassung und Assimilation gemeint sind. Solange schwarze Menschen in den Medien noch immer unbeholfen als farbige oder mit noch viel drastischeren Etiketten gelabelt werden. Und in dem Zusammenhang stellt sich mir immer die Frage, wenn Leute wie Tina und ich und mehr noch von denen, wie die so ähnlich aussehen wie wir, wenn wir farbig sind, was sind eigentlich dann im Gegenzug weiße Menschen? Gestern hat ein weißer Mensch auf diese Frage gerufen: Weißbrote? Mir fällt immer nur farblos dazu ein, ist die Frage, ob das viel besser ist als Weißbrot. So, und damit bin ich auch schon beim vorletzten Kapitel angekommen. Rassismus hier jetzt einigermaßen mit Strukturen so ein bisschen vielleicht trocken erklärt. Wie er sich anfühlt, ist meistens wenig lustig, ist meistens verletzend, aber manchmal gibt es auch Situationen, wo man denkt, wo bin ich denn hier gelandet? Es gibt Situationen, die so absurd und skurril sind, dass man sich echt wegschmeißen möchte vor Lachen. Und ich möchte Ihnen auch so eine Situation nicht vorenthalten. Die Überschrift des vorletzten Kapitels: Weisen Sie sich aus, sonst werden Sie ausgewiesen. Oder die üblichen Verdächtigen. Die Überschrift des vorletzten Kapitels: Weisen Sie sich aus, sonst werden Sie ausgewiesen. Oder die üblichen Verdächtigen. Auch an diesem Vormittag im Herbst 2004 erliege ich meinem Spleen, Busse, Bahnen und Züge nicht mit einem sicheren Zeitpuffer, sondern gerade eben noch so rechtzeitig zu erreichen. Ich haste über einen Berliner Bahnhof um den Zug zu erwischen, der mich zu einem Workshop bringen soll. Am Fuße der Treppe zum Gleis kontrolliert ein Polizist die Papiere eines Mannes, während seine Kollegin in Uniform der Szene wie eine Statistin beiwohnt. Der zu kontrollierende Mann steht mit dem Rücken zu mir. Kurz verlangsame ich meinen Schritt ein wenig, um meine Vermutung bestätigt zu bekommen. Joch, der Mann ist schwarz. Was für ein Zufall. Und obwohl er zu Boden schaut, fange ich seinen Blick für wenige Sekunden und zwinkere ihm zu. Kriegen Sie vielleicht doch ein bisschen Drehbuchautorin mit? 2 Stunden später. Die Augen des Herrn vom Bundesgrenzschutz verengen sich zu schmalen Schlitzen und dann zieht er sich mit meinem Ausweis zurück. Ich befinde mich in einem Zug, der mich nach Görlitz bringen soll. Verdächtig nah an die polnische Grenze also. Neben meinem Sitz steht ein sehr junger Mann und vermittelt den Eindruck, als sei er in die BGS-Uniform, die er trägt, nur hineingeborgt. Ich schaue dem Bürschchen ins Gesicht. Es ist rot und starrt geradeaus. Der braucht wahrscheinlich noch keinen Rasierer, um den Flaum auf seinen Wangen zu bändigen, denke ich. Nur ein Radiergummi. Scheiß Job, oder? Sage ich zu ihm. Nur sein Gesicht reagiert, und zwar mit noch mehr Röte. Er starrt weiter geradeaus. Wenige Minuten zuvor hatte er gemeinsam mit seinem Vorgesetzten diesen Waggon der Deutschen Bahn betreten. Da war er noch nicht erstarrt. Zielsicher bat er einen Mann mit asiatischen Gesichtszügen und eine Frau, die ihr Kopftuch verräterisch gebunden trug, darum, sich auszuweisen. An allen anderen Fahrgästen war er vorbeigeschlendert und dann war er bei mir angekommen. Zu laut, überdeutlich, in rudimentärem Deutsch und einstudiertem Englisch hatte er mich angesprochen. Pass bitte. Passport please. Ihnen auch einen wunderschönen Tag, hatte ich geantwortet. Beide, weder der Azubi noch sein Mentor, hatten meinen Gruß erwidert. Sie waren offenbar nicht zum Plaudern aufgelegt. Ihren Pass bitte, wiederholte der Knabe. Warum? Fragte ich. Das brachte ihn aus seinem eingeübten Monolog. Er überlegte, weil wir führen verdachtsunabhängige Personenkontrollen durch und einen Moment bitte. Sagten Sie gerade verdachtsunabhängig oder verdachtsabhängig? Hä? Mir ist aufgefallen, dass Sie vor mir in diesem Wagen die einzigen beiden Leute angesprochen haben, die nicht in Ihr offenbar recht beschränktes Bild vom braven deutschen Bürger passen. Und nun möchte ich gerne wissen, nach welchen Kriterien Sie Ihre verdachtsunabhängigen, oder waren es doch verdachtsabhängige, also nach welchen Kriterien Sie Ihre Personenkontrollen durchführen. Der Azubi schaute mich verdutzt an. So kam seine Gesichtsröte und die Starrheit zustande. Der Herr und Meister schob den Gesellen beiseite. Guten Morgen, gnädige Frau, sagte er, offenbar beflissen, dem Jungspund zu zeigen, wie man eine solche Situation in den Griff bekommt. Guten Morgen, erwiderte ich. Vielleicht können Sie mir erklären, wie das mit den Verdachtsmomenten bei BGS so läuft. Hören Sie, gnädige Frau, versuchte mich der Beamte zu beschwichtigen. Wir befinden uns hier in grenznahem Gebiet. Und unsere Aufgabe ist es, Personen, die sich unerlaubt in diesem Zug aufhalten, herauszufiltern. Herauszufiltern? Ach so, Sie wollen meine Fahrkarte sehen, die mich berechtigt, in diesem Zug zu sitzen. Während ich Gefallen an diesem Spielchen finde, wird der BGSler langsam ungeduldig. Sie wissen genau, was ich meine, sagt er, und schließlich geht es doch nicht darum, Sie zu belästigen oder so. Freuen Sie sich doch lieber, dass Ihnen unsere Aufmerksamkeit zuteil wird und wir ein solches Interesse an Ihnen haben. Ich möchte so ähnlich reagieren, wie Sie jetzt gerade, nämlich lospusten, aber ich bleibe ernst. Also, wann und wovon ich mich belästigt fühle, das würde ich eigentlich ganz gerne selber entscheiden. Das Recht habe ich doch als deutsche Staatsbürgerin oder nicht. Und sehen Sie, ganz gleich, was Sie beabsichtigen, ich fühle mich belästigt, wenn ich aufgrund meines Aussehens immer wieder zum Gegenstand besonderen Interesses und gezielter Aufmerksamkeit werde. Aber bitte, junge Frau, es geht doch hier gar nicht um Ihre Hautfarbe, verrät sich der Beamte. Wie kommen Sie denn jetzt auf meine Hautfarbe? Darüber hat doch bis jetzt noch überhaupt niemand gesprochen. Aber da Sie es nun mal schon ansprechen, ja, es gibt auch schwarze Deutsche. Mit dieser Bemerkung greife ich lapidar in meinen Rucksack, zücke meinen Personalausweis und geht der auch anstelle eines Passes, frage ich spitz. Dann hatte sich der Beamte mit dem Pass zurückgezogen und die Uniform mit dem Jungen drin war neben mir stehen geblieben. Irgendwann bekomme ich meinen Ausweis mit den Worten zurück. Nichts für ungut. Wir wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterreise und einen wunderschönen Tag. Danke, sage ich, meinen Ausweis entgegennehmend, aber beides, die angenehme Weiterreise und sogar den schönen Tag, haben Sie mir gerade vermasselt. Nichts für ungut. Was soll es überhaupt heißen? Nichts für ungut. Ich bin Deutsch. Das will auch der südafrikanische Kollege des BGSlers nicht glauben, als ich aus den Weihnachtsferien in Namibia kommen, zurück an die Uni von Cape Town fahren möchte. Aus Südafrika auszureisen war kein Problem, umso unerwarteter trifft mich die Frage des Grenzpolizisten bei der Wiedereinreise. Der will nämlich wissen, woher ich meinen deutschen Pass habe. Ich weiß nichts zu antworten, nicht nur, weil mir das englische Wort für Einwohnermeldeamt nicht einfällt, sondern vor allem, weil mir die Frage im Grundsatz paradox erscheint. Der deutsche Pass meines weißen Freundes hatte übrigens keine ebensolche Frage provoziert. Es gibt keine Collards mit legalem deutschen Pass, behauptet der grimmig reinschauende Mann, während ich ihm versichere, der lebende Gegenbeweis zu sein, für seine aus der Luft gegriffene These zu sein. Halten Sie sich für einen Afrikaner? Frage ich und ziehe dabei das A deutlich in die Länge. Aber da es hier offenbar um mich und nicht um den Grenzer geht, bekomme ich keine Antwort. Aber das hindert mich nicht, meine Logikkette weiterzuführen. Sehen Sie, ich glaube auch nicht daran, dass es weiße Afrikaner gibt. Nun stehen Sie leibhaftig vor mir. Wieso sollte es eigentlich keine schwarzen Deutschen geben? Auch in Namibia hatte mein Pass für Verwunderung gesorgt. Wir fuhren auf einer einsamen Landstraße, die von einsamen Wüstenfeldern gesäumt war. Hin und wieder mahnte ein Schild, dass man diese Felder nicht betreten sollte. Diamanten wurden dort vermutet. Irgendwann passierten wir in dieser Einöde einen einsamen Checkpoint, auf dem ein einsamer, bewaffneter Mann auf einsamen Posten stand. Dasselbe Spiel mit anderem Ausgang. Mein weißer Beifahrer bekommt seine Papiere wortlos zurück. Mein Pass wird genauestens begutachtet. Dann werde ich gefragt, are you German? Yes, I am. Der Mann schaut mich prüfend an. Are you really German? Ich nicke. Dann beginnt der Mann zu kichern. Und während es anfangs noch den Anschein hat, als wolle er sich zügeln, lacht er binnen weniger Sekunden laut halslos. Ich bin irritiert und kann das Lachen erst deuten, als der Mann sein Gewehr beiseite legt und mitten auf der einsamen Landstraße einen kleinen Freudentanz aufführt, begleitet von den rhythmisch dargebotenen Worten. Uns Schwarze gibt es überall auf der Welt. Wir sind überall. Und mit einem Good Luck, Sister, bekomme ich meine Papiere zurück. Ich verfüge über das Privileg, einen deutschen Pass zu besitzen, der mir Spielchen wie diese erlaubt, ohne ein ernstzunehmendes Risiko einzugehen. Seltsam. Die meisten Privilegien werden den meisten Menschen in die Wiege oder in den Schoß gelegt, ohne dass sie selbst etwas dafür tun müssen. In diesem Kontext bietet der Ausspruch, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, seine ganze Absurdität dar. Denn eigentlich macht der Slogan nur aus dem Mund eines Menschen Sinn, der sich die deutsche Staatsbürgerschaft hart erarbeitet hat und die Absicht, ein braver Deutscher zu sein, mittels Einbürgerungstests zu beweisen hat. Derartige Tests mit ihren kniffligen Fragen der Geburtsdeutschen vorzulegen, könnte verheerende Auswirkungen haben. Würde all jenen das Deutschsein aberkannt, die diesen Test nicht bestehen? Und ich glaube, wir sind uns schon einig, dass das die nächste interaktive Einheit wird für die nächste Lesetour. Vielleicht kann man am Anfang solche Tests auslegen und nur die, wir dürfen zur Lesung, die auch bestehen oder ja, und damit sind wir am Ende, fast am Ende angelangt. Die eben beschriebene Episode oder die eben beschriebenen Episoden sind so die Highlights von rassistischen Erfahrungen, die man sammeln kann, wo man sich wirklich erheitern kann, aber natürlich ist es nicht so, dass Rassismus eine lustige Angelegenheit ist, die dazu beiträgt, dass man sich wohlfühlt und immer Spaß hat. Natürlich ist es in erster Linie so, dass Rassismus, wie vorhin schon beschrieben, Personen, Leben, Seelen, Wohlbefindlichkeiten angreift. Und ich ende immer mit dem gleichen Kapitel. Das ist mir wichtig, weil ich gerade nach dem letzten Kapitel darauf hinweisen will, dass Rassismus ganz andere Facetten hat und das Kapitel, was ich jetzt vorlese, mit der Unterstützung von Tina, ist gedacht als Ehrung, als Gedenken an Menschen, die den Rassismus in diesem Land nicht überlebt haben. So Deutsch in Kaltland oder ein deutsches Requiem. Es mag ein Samstagabend gewesen sein oder ein beliebiger Wochentag in den Sommerferien, denn ich war mit meinen beiden Kindern noch spät am Abend in einer der unzähligen Kneipen Berlins zu Gast. Wir saßen zusammen mit Freunden, Erwachsenen wie Kindern und feierten das Leben. Ich ging hinaus auf die Straße, um irgendetwas aus irgendeinem Auto zu holen. Spielzeug für die Kinder vielleicht. Während ich den Raum verließ, drehte ich mich noch einmal um. Warmes Kerzenlicht, strahlende Kindergesichter, das Lachen meiner Freunde, alles ganz weich gezeichnet. Ich trat hinaus auf die Straße. Kühle Finsternis, aus der plötzlich grell kaltes Licht auf mich zurast. Nur wenige Zentimeter vor mir kommt ein Auto zum Stehen. Ich sehe deutlich in 5 grinsende Gesichter unter kahlgeschorenen Glatzen. Grinsen sie oder fletschen sie die Zähne? Ich scheine eine Ewigkeit vor diesem Wagen zu stehen und mir wird klar, ich blicke in den Tod. Ein Gedanke schießt mir durch den Kopf. Meine Kinder. Ich drehe mich um, renne zurück zur Kneipentür. Ich will sie öffnen, doch meine Arme hängen schlaff und willenlos an meinem Körper und kein einziger Finger lässt sich rühren. So ist es also, wenn man vor Angst gelähmt ist, denke ich. Die Männer steigen aus ihrem Auto, Baseballschläger, Klappmesser und Pistolen in den Händen. Amadeo Antonio Chiova, 28 Jahre alt. Ermordet am 25. November 1990 in Eberswalde, Brandenburg. Amadeo Antonio Chiova wurde bei einem Angriff von 60 Rechtsextremisten auf Afrikaner vor einem Gasthof mit Knüppeln ins Koma geprügelt. Er starb 11 Tage später. Irgendwie öffne ich die Tür dann doch, stürze in die Kneipe, schlage die Tür hinter mir zu und schreie aus der Tiefe meiner Seele, Nazis, da draußen sind Glatzen. Augenblicklich bricht Panik aus. Meine Kinder sitzen wie angewachsen auf ihren Plätzen und starren mich irritiert an. Ich rufe ihren Namen, sie kommen zu mir gelaufen. Ich zwinge sie, sich hinzulegen und bedecke ihre kleinen Körper mit dem meinen. Das Zittern über ihre Leiber überträgt sich auf mich. Nicht hinsehen, schließt die Augen und haltet euch die Ohren zu, befehle ich. Schüsse fallen. Einer der Männer schlägt mit seinem Baseballschläger die Fensterscheibe ein. Ich sehe kalten Hass in den Gesichtern unter kahlgeschorenen Glatzen. Flammen lodern auf. Ich blicke ein zweites Mal in den Tod und senke meinen Kopf, um auch noch das letzte Haar meiner Kinder zu bedecken. Ich höre Schüsse und Schreie. Ich rieche Verbranntes und Angst. Saime Gensch, 4 Jahre alt, ermordet am 29. Mai 1993 in Solingen in Nordrhein-Westfalen. Saime stirbt gemeinsam mit Hülya Gensch, 9 Jahre, Gülistan Öztürk, 12 Jahre, Hatice Gensch, 18 Jahre und Gürsün İnce, 27 Jahre, nachdem ihr Wohnhaus von Rechtsextremen in Brand gesteckt wurde. Langsam wird es stiller. Vorsichtig hebe ich meinen Kopf und erkenne durch Rauch und Qualm hindurch, dort, wo eben noch die eingeschlagenen Fensterscheiben war, ist plötzlich eine überdimensional große Leinwand und es läuft der Abspann eines Films. Am Morgen nach diesem Traum entschloss ich mich zu diesem Kapitel. Denn leider ist Deutschlands Realität kein Film, dessen Abspann man ersehnt und weiß, er wird kommen. Leider ist Deutschlands Realität kein Albtraum, der spätestens nach einer durchlittenen Nacht ein Ende findet. Mohamed Belhadje, 31 Jahre alt, ermordet am 22. April 2001 nahe Jarmen in Mecklenburg-Vorpommern. Mohamed Belhadje wurde von 4 Männern geschlagen, getreten und schließlich mit einem schweren Stein, der auf seinen Kopf geworfen wurde, erschlagen. Ein paar Tage nach diesem Traum zerrte mich folgende Radiomeldung in den neuen Tag. Die Zahl der Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund in Deutschland hat in diesem Jahr deutlich zugenommen. Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, registrierte das Bundesministerium bis Ende Oktober 2008 mehr als 14.000 Delikte. Dies war mehr als im gesamten Vorjahr. Antonio Melis, 37 Jahre alt, ermordet am 13. Februar 1997 in Kaput in Brandenburg. Antonio Melis wird von 3 Rechtsradikalen mit Schlägen und Tritten schwer misshandelt und anschließend von einem der Täter in der Havel ertränkt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Grundgesetz Artikel 2, Absatz 2. Doch nicht selten bezahlen Menschen den rechten Hass in diesem Land, der zuweilen blutige Auswüchse hat, mit ihrem Leben. In den Jahren seit der sogenannten Wiedervereinigung Deutschlands bis 2005 wurden bundesweit über 60 Menschen mit Migrationshintergrund ermordet. Weitere Menschen fallen rechtsextremen Morden zum Opfer. Ihr Vergehen war es, Rentner, wohnungs- oder arbeitslos gewesen zu sein, sich offen gegen Rechtsextremismus positioniert zu haben oder einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. Manchmal war dieser falsche Ort das eigene Zuhause der Mordopfer. Klaus-Dieter Reichert, 24 Jahre alt, gestorben am 11. Dezember 1990. Klaus-Dieter Reichert wurde in seiner Wohnung in Berlin-Lichtenberg von 3 Skinheads zusammengeschlagen. In Panik sprang er aus dem Fenster, fiel 10 Stockwerke tief und starb. Insgesamt wurden im besagten Zeitraum mehr als 160 Menschen auf brutalste Weise ihres Lebens beraubt. Sie wurden erstochen, ins Koma geprügelt, verprügelt und aus einer fahrenden Straßenbahn geworfen, verbrannt, bei einem Angriff auf ein Flüchtlingswohnheim zu Tode geprügelt, erschlagen, überfahren, durch einen Kopfschuss aus nächster Nähe hingerichtet, ertränkt, zu Tode gehetzt oder sie sind in den Tod gesprungen. Die Dunkelziffer der durch rechte Übergriffe zu beklagenden Todesopfer dürfte aufgrund fehlender Zeugen und ungenauer Statistiken weitaus höher liegen. Dass niemals alle rechtsextremen und rassistischen Strafdelikte und Morde ans Licht kommen werden, liegt nicht zuletzt daran, dass deutsche Richter zuweilen Recht sprechen, das keins ist. Denn Straftaten, die für Personen mit gesundem Menschenverstand eindeutig als rechtsextrem und oder rassistisch gesehen werden müssen, werden in deutschen Gerichten schon mal mit folgenden Floskeln abgetan. Einen rechten Hintergrund kann die Kammer nicht erkennen. Die Tat war nicht politisch motiviert. Das Gericht schließt Ausländerhass als Motiv aus. Das Landgericht kann keinen Zusammenhang zwischen der Tat und den fremdenfeindlichen Ansichten des Täters erkennen. Nach Ansicht der Strafkammer ist die Tat nicht von Ausländerfeindlichkeit getragen. Die Staatsanwaltschaft hält den Hinweis auf die rechtsextreme Gesinnung des Täters für nebensächlich. Ist es das, was der Satz "Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich" Grundgesetz Artikel 3 Absatz 1 meint? Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Jeder Mensch? Ist das so?